aus und er hat nur ein Bein. Er fiel im Rausch vom Bahnsteig. Zuerst hat jeder gelacht, doch als der Zug das Bein abtrennte, hat's mächtig gekracht. Klaus nimmt gerne Drogen, er ist gerne breit. Früher hat ein Joint gereicht, nun ist es Christel und ein Bier. Für mehr reicht es nicht, denn er kriegt Hartz IV. Klaus beschimpft jeden, denn er hat Tourette. An so mancher Politesse hat er sie mit Hure, Fotze, Schlampe fürs Knöllchen gerecht. Klaus geht gerne ficken, dafür spart er hart. Im Puff hat er sich so gern mit der Gerda gepaart. Gerda ist taub, so stört sie das Schimpfen vom Klaus nicht. Und du Hure, Fotze, Schlampe, bringt Klaus nicht vor Gericht. Klaus beschimpft jeden, denn er hat Tourette. An so mancher Politesse hat er sie mit Hure, Fotze, Schlampe fürs Knöllchen gerenkt. Hey! Ja, die Schreibmaschine hat sich gelohnt, Mann. Der Beat hier. Was meinst du? Ich versteh's nicht. Guten Abend, Stuttgart. Guten Abend, Stuttgart. Wir sind hier. Das ist Klaus und der hat nur ein Bein. Er fühlt im Rausch vom Bahnsteig. Zuerst hat jeder gelacht, doch als der Zug das Bein abtrennte, hat's mächtig gekracht. Klaus beschimpft jeden, denn er hat Tourette. An so mancher Politesse hat er sie mit Hure, Fotze, Schlampe fürs Knöllchen gerecht. Ich bin sehr froh, dass wir die Schreibmaschine mitgenommen haben. Gerein. Okay, mach mal was Gutes, komm.